Am 30.06.2017 wurde nun also die Ehe für alle beschlossen. Grund zur Freude für etwa 83% aller deutschen Bürger und dementsprechend waren auch mein Facebook- und Twitter-Feed gefüllt mit Regenbogenflaggen und Freudesbekundungen. Auch in den Medien war in vielen Berichten deutlich eine euphorische Stimmung zu spüren. Und obwohl ich ebenso der Meinung bin, dass dieses Gesetz längst überfällig war, wurde ich an diesem Tag das Gefühl nicht los, dass hier die Regenbogenflagge trotz ihrer hellen Farben als Tarnumhang missbraucht wurde. Und zwar für das NetzDG, über das nur 2 Stunden nach dem Ehegesetz abgestimmt wurde, aber bei dem statt 623 Abgeordnete nur noch rund 40 anwesend waren. Also etwa 6,5%. Ein ziemliches Armutszeugnis, das an der Arbeitsmoral vieler Politiker deutlich zweifeln lässt. Besonders wenn man bedenkt, welche Tragweite das Netzdurchsetzungsgesetz haben kann und welche Türen geöffnet werden, wenn es bestehen bleibt. Aber nun hat man erstmal den Salat. Und hier wurde im kleinen Kreis beschlossen, wie man am besten die Aktivsterbehilfe für die Meinungsfreiheit im Internet einläuten kann. Ich habe mich schon mal in einem Video zu dem NetzDG geäußert, aber hier nochmal kurz die Punkte, die aus meiner Sicht am kritischsten sind. Facebook und Co. sollen Möglichkeiten einrichten, Beiträge zu melden und potenziell strafrechtlich relevante Inhalte löschen. Ansonsten drohen Strafen. Ob ein Beitrag strafbar ist oder nicht, entscheiden somit vorerst nicht länger rechtsstaatliche Gerichte, sondern private Unternehmen. In bestimmten Fällen sollen die Nutzerdaten von gemeldeten Beiträgen rausgegeben werden. Nutzerdaten herausgeben? Kameramann, habe ich das richtig gehört? Rest in peace, Anonymität, dann kann ich mir auch gleich die Maske abnehmen. Durch die Androhung von Bußgeldern besteht ein Anreiz für die Betreiber, Inhalte lieber einmal mehr als zu wenig zu löschen, um Strafen zu umgehen. Es ist etwa so, als würde Richtern gesagt werden, sie müssten bei einem falschen Freispruch selbst ins Gefängnis. Ungerechtfertigte Verurteilungen sind aber okay. Zu verdanken haben wir das Ganze natürlich nach wie vor unserem Bundesminister für Justiz, Heiko Maas. Gegen Hass im Netz ist natürlich auch eine wohlklingende Phrase, hinter die sich viele Menschen stellen können. Gegen Hate Speech, Hassrede, Hasskommentare. Teilweise lose definierte Worthülsen, die einem schon das Gefühl geben können, gegen die dunkle Seite der Macht zu kämpfen. Gut gegen Böse, Schwarz gegen Weiß, Hass gegen Liebe. Ein Konzept, das scheinbar immer noch funktioniert. Dabei spielt dann auch keine Rolle mehr, dass Hass an sich nicht strafbar ist und deswegen wohl kaum primär mit Gesetzen bekämpft werden kann und sollte. Aber so ist es nun und schwuppdiwupp hat jetzt jeder Nutzer ein hervorragendes Werkzeug, um unliebsame Meinungen nicht nur zu ignorieren oder zu blockieren, sondern sie komplett von der Plattform entfernen zu lassen. Schon heute nehmen sich Facebook-Mitarbeiter im Durchschnitt nur 10 Sekunden Zeit, um zu entscheiden, ob Inhalte gelöscht werden oder nicht. Ein Zustand, der sich mit dem Inkrafttreten des NetzDG sicher wesentlich verschlechtern statt bessern wird. Besonders bedenklich dabei ist, dass mit dem NetzDG Instrumente eingerichtet werden sollen, die das Melden und Löschen von Beiträgen erleichtern, gemeldete Nutzer aber keine zusätzliche Möglichkeit bekommen, gegen die Meldung und Löschung vorzugehen. Damit entsteht ein ungerechtes Gefälle zwischen Meldern und Gemeldeten. Es ist in etwa so, als bekäme in einem Rechtsstreit eine Partei Lenzen und Partner staatlich gesponsert, während den anderen selbst ein Pflichtverteidiger verwehrt wird. Ein ziemlicher Rückschritt für die Diskussionskultur im Internet. Und ich frage mich, ob diejenigen, die sich permanent über Hate Speech aufregen und die gerne sämtliche sogenannte Hasskommentare gelöscht sehen möchten, sich darüber im Klaren sind, dass genau das gleiche Werkzeug in Zukunft auch gegen sie angewandt werden kann. Und ihnen das NetzDG so irgendwann auf die eigenen Füße fällt. Trotz all dieser berechtigten Bedenken ist Heiko immer noch der Meinung, dass das Netzdurchsetzungsgesetz mit Löschen und Bußgeldern die Meinungsfreiheit verteidigt, statt sie anzugreifen. Ich habe mich mit einigen Mathematikprofessoren zusammengesetzt und wir haben uns stundenlang den Kopf zerbrochen. Dennoch konnten wir nicht herausfinden, wie diese Rechnung aufgehen soll. Meinungen minus Meinungen ist gleich mehr Meinungen. Das Netzdurchsetzungsgesetz schlägt eine Richtung ein, auf die ich gut und gerne verzichten kann. Ein Meldesystem, bei dem der Gemeldete weitaus weniger Rechte hat als derjenige, der meldet, schreit geradezu danach, missbraucht zu werden. Dazu werden hier rechtsstaatliche Aufgaben privatisiert und dabei bewusst in Kauf genommen, dass große, profitorientierte Unternehmen wie Facebook das Gesetz nicht gewissenhaft durchsetzen, sondern so kostensparend wie möglich vorgehen. Deshalb wird vermutlich zu großzügig gelöscht und die Löschung legitimer Meinungen wird als Kollateralschaden bei der Bekämpfung gegen Hass im Netz abgehakt. Meinungsaustausch und inhaltlicher Diskurs, rest in peace. Bleibt zu hoffen, dass das Gesetz vom Bundesverfassungsgericht gekippt wird. Wenn man sich die Vielzahl der Kritik von Sachverständigen anguckt, stehen die Chancen dafür immerhin gar nicht mal so schlecht. Also Freunde, bleibt logisch. In letzter Zeit sind wieder zwei Patrons dazugekommen, Poco Puschel und der lachende Mann. Vielen Dank euch beiden und auch an alle weiteren Patrons. Eure Unterstützung ist wirklich stark. Danke sehr.